Урок 3. Упражнение 1. Страница 55. А. Зи. Лист. Хир. Фраге. Шуле. Ур. Фраген. Саген. Лезен. Falsch, schnell, Wort, Gruppe, kommen, lernen, B, weiter, arbeiten, schreiben, Zeit, 9, Euer, Deutsch, verläuft, Haus, Pause, laufen, verlaufen. W, Kind, Pause, kommen, Zeit, Student, dort, gut, jetzt, geh, ich, nicht, spricht, richtig, D, verlaufen, studieren, wiederholen, korrigieren.